All'inizio voglio ringraziare molto l'Istituto Pia Trento, Codi, signor Dilcher, per l'invitazione gentilissima di partecipare a questa conferenza. Io accetto l'invitazione molto volentieri perché mi trovo molto a casa qui in Italia sempre quando sono venuta qui. E allora sfortunatamente devo continuare in tedesco, o forse anche una fortuna per lei, non so, italiano, io italiano non è possibile. Allora, Probleme ländlicher Herrschaftskultur sollen im Folgenden am Beispiel eines der großen Landesausbaugebiete im hochmittelalterlichen Europa erörtert werden. Das deutsche Ostsiedlungsgebiet, das Land zwischen Saale, Elbe und Oder, von dem hier die Rede sein wird, war keine Siedlung ihrer Raum. Es waren slawische Stämme, die hier etwa seit dem 6. 7. Jahrhundert in mehr oder weniger großen Siedlungsinseln mit der Kultivierung des Landes begonnen haben. Seit der Mitte des 12. Jahrhunderts setzten deutsche, flämische oder holländische Siedler und andere dieses Bodenzweig in großem Ausmaß fort. Damit kamen Prozesse in Gang, in deren Verlauf dieses damals noch relativ dünn besiedelte slawische Altsiedelgebiet endgültig in das deutsche Herrschaftsgebiet eingegliedert wurde. Die neue Forschung nennt diesen gesamten Prozess deutsche Ostsiedlung und meint damit zweierlei, nämlich sowohl militärische Eroberung als auch Christianisierung der slawisch-heidnischen Stämme und Landesausbau durch bäuerliche Siedler aus dem Westen. Helmut von Bosau beschreibt diesen Vorgang in seiner Slawenchronik zum Jahre 1159-60 folgendermaßen. Ich zitiere: Zu jener Zeit verwaltete Markgraf Albrecht mit dem Beinamen der Bär das Land rechts der Elbe. Er hielt viele Stämme zwischen Havel und Elbe in Abhängigkeit und bändigte die Aufständischen. Da die Slawen schließlich weniger wurden, schickte er nach Utrecht und an den Rhein, besonders aber an die Nordsee, deren Anwohner, Holländer, Seeländer, Flanderer, sehr unter den Sturm fluten. Von dort ließ er viele heranholen und wies ihnen feste Plätze und offene Flecken im Slawengebiet als neue Heimat an. Besonders die Bistümer Havelberg und Brandenburg zogen hohen Gewinn durch das Ansetzen von Neusiedlern. Die Zahl der Kirchen wuchs und die Einkünfte aus den Zehnten stiegen ganz beträchtlich an. Soweit Helmut von Bosau, der diesen Vorgang der Ostsiedlung auf seine Weise beschreibt. Im Ergebnis dieser Ostsiedlung änderten sich die Verhältnisse im Gebiet östlich von Saale und Elbe grundlegend. Das Aussehen der Landschaft, die ethnische Zusammensetzung der Bevölkerung, die Wirtschafts- und Rechtsverhältnisse. Der hochmittelalterliche Landesausbau brachte eine Ausweitung des Ackerlandes, eine Siedlungsverdichtung, die Einführung der Hufenverfassung, Equestro e una misura di terreno, una Hufe, Lucera e una Macetta, misura di terreno. Ferner brachte dieser Landesausbau agrartechnische Neuerungen und verbesserte Feldsysteme. Im Mittelpunkt meiner Ausführungen steht die Herausbildung neuer ländlicher Herrschaftsstrukturen im Zuge der deutschen Ostsiedlung. Ordnung schafft Herrschaft, so lautet einer der Kernsätze der Ostsiedlungsforschung. Insofern soll das deutsche Ostsiedlungsgebiet im Sinne unserer Tagung ein interessanter Diskussionsgegenstand in Bezug auf die Herausbildung ländlicher Herrschaftsstrukturen im Hochmittelalter sein. Folgende Fragen stehen dabei bei mir im Mittelpunkt. Erstens: Welche besonderen Voraussetzungen waren für die Entwicklung ländlicher Herrschaftsverhältnisse gegeben in meinem speziellen Gebiet? wie wirkungsmächtig erwiesen sie sich die aus dem mutterländischen Altsiedelland nach Ostdeutschland übertragenen Modelle der Agrarverfassung? Sowie drittens, entstanden im Zusammentreffen östlicher und westlicher Agrarsysteme besondere Ausprägungen der im Westen entwickelten Wirtschafts- und Rechtsverhältnisse. Bevor ich ausgehend vom Gebiet der sogenannten, in der Forschung auch als Germania Slavica bezeichneten Gegend, einige Überlegungen dazu zur Diskussion stelle und einige Aspekte der grundherrschaftlichen Entwicklung am Beispiel einzelner ostdeutscher Territorien herausgreife, soll kurz der erreichte Forschungsstand umrissen werden. Werner Hulzenach hat jüngst für das deutsche Altsiedelgebiet auf Forschungslücken im Hinblick auf eine Grundherrschaftsanalyse verwiesen, wobei er eine ganzheitliche Betrachtung dieser Grundform mittelalterlicher Herrschaft im Auge hat, die, so Hulzenach, möglichst alle im Agrarsektor wirkenden Faktoren und Einflüsse einschließen sollte. Der Mangel an solch umfassenden Untersuchungen zeigt sich in noch weitaus stärkerem Maße für die grundherrschaftliche Entwicklung im ostdeutschen Gebiet. Zwar steht das Phänomen der deutschen Ostsiedlung bereits seit über 100 Jahren im Blickfeld der deutschen und internationalen Mittelalterforschung, die Schwerpunkte lagen allerdings im anderen Bereich. Besonders intensiv widmete man sich siedlungsgeografischen Prozessen, vor allem der Orts- und Flurnamenforschung. Die DDR-Forschung gelangte vor allem auf der Grundlage archäologischer Quellen zu wichtigen Einblicken in die materiellen und gesellschaftlichen Verhältnisse der slawischen Stämme. Großes Interesse fanden traditionell auch Fragen der Rechts- und Verfassungsgeschichte, besonders die Gestaltung der Gerichtsverhältnisse oder die Verbreitungsgeschichte des sogenannten Jus Teutonicum. Neuere Untersuchungen über die ostdeutsche Grundherrschaftsentwicklung gibt es nur wenige. Hervorzuheben sind einige Arbeiten über den mecklenburgischen und brandenburgischen Raum, und darüber hinaus liegen Einzelstudien über die Grundherrschaft geistlicher Herrschaftsträger, vor allem der Zisterzienser, vor. Bei älteren Arbeiten denkt man natürlich zuerst an die Untersuchungen von Friedrich Lüttke über die mitteldeutsche Grundherrschaft, die allerdings von verschiedenen Seiten inzwischen als zu großräumig angelegte Typologisierung kritisiert worden ist. Die Herrschaftsbildungen spielte eine große Rolle in den Diskussionen der Forschung über verfassungsrechtliche Fragen der mittelalterlichen Gesellschaft. Dabei denke ich zum Beispiel an die seit den 30er Jahren der deutschen Medievistik geführten Diskussionen über den Grundcharakter von Herrschaft und Staat im Mittelalter. Interessant ist für uns die in dieser Diskussion aufgeworfene Frage nach dem Zusammenhang von Verfügungsgewalt über Grund und Boden und Entstehung von Herrschaft. Vor allem Walter Schlesinger bezog sich in seinen Beiträgen immer wieder auf den Rodungsboden und das östliche, wie er es nennt, Kolonialgebiet, wo sich, so Schlesinger, Grundherrschaft am einfachsten, klarsten und geschlossensten ausprägt. Am Beispiel der Gerichtsbarkeit im Ostsiedlungsgebiet demonstriert Schlesinger, dass die Rechte des Herrn über seine Hintersassen auch hier vielfach nicht aus einer besonderen Verleihung durch den König herrühren, sondern dem Adel gleichsam angeboren waren. Die Fähigkeit zur Ausübung von Gerichtsbarkeit eigenen Rechts versetzte demnach den Adel in die Lage zur Neubildung von Gerichten über die Kolonisten. Rodung schafft Herrschaft. Diesen Grundsatz sieht Schlesinger durch diese Tatsache bestätigt. In dieser Zeit wurden aber Forderungen nach, diese schematische, zur Vereinfachung führende Sicht auf die mittelalterliche Herrschaft aufzubrechen. in den Ostsiedlungsgebieten war die Bildung von Herrschaft ein komplexer Vorgang und nicht einfach ableitbar aus einer einheitlichen Wurzel einer, wie man es bezeichnet hat, germanischen Hausherrschaft. Ein weiteres Problem der Forschung ist die Frage nach der Verbindung der Grundherrschaft im Ostsiedlungsgebiet mit weiteren Herrschaftsrechten, insbesondere mit der Gerichtsbarkeit. Generell findet man in der Forschung die Vorstellung vom weitgehenden Zurücktreten des herrschaftlichen Aspekts in der Siedlungsbildung. Hervorgehoben wird die Ausgewogenheit von Rechten und Pflichten, von Leistung und Gegenleistung in den grundherrlich-bäuerlichen Beziehungen. Die günstigen Ansiedlungsbedingungen, die weitgehenden Gerichtsrechte der Siedlergenossenschaft sowie gemeinsame Interessen zwischen Grundherrn und Bauern am Rodungsprozess prägten den Gesamteindruck vom vorliegenden partnerschaftlichen Charakter der Grundherrschaft im Siedlungsgebiet. Davon ausgehend erhob sich die Frage, ob die Grundherrschaft unter diesen Umständen notwendigerweise mit anderen herrschaftlichen Machtbefugnissen, insbesondere mit Gerichtsgewalt, verbunden sein musste, oder ob wir es hier mit einer sogenannten reinen Grundherrschaft zu tun haben, die auch ohne weitere Herrschaftsbefugnisse auskam. Dazu gibt es durchaus kontroverse Meinungen. Während Helmut Assing für Brandenburg und Karl-Heinz Blaschke für das spätere Kursachsen die Existenz einer reinen Grundherrschaft bestätigten, hat Ernst Münch dies für ein anderes Aussiedlungsgebiet, nämlich Mecklenburg, zurückgewiesen. Gerade unter den freizügigen Verhältnissen des Siedlungsgebietes seien, so Münch, staatliche Machtmittel notwendig gewesen. Und er zeigt für das mecklenburgische Beispiel die kontinuierliche Festigung grundherrschaftlicher Positionen bereits seit dem 12. Jahrhundert. In der Gesamtschau des Forschungsstandes gewinnt man den Eindruck, dass das Phänomen ostdeutsche Grundherrschaft sehr häufig ausschließlich unter dem Aspekt der Genese der sich später entwickelnden ostelfischen Gutsherrschaft in der frühen Neuzeit gesehen wird. Viele Arbeiten gehen auf der Suche nach den Wurzeln für die Verschlechterung der bäuerlichen Positionen auf dem Wege zur Gutsherrschaft bis in die Ostsiedlungszeit zurück. Dabei werden nicht selten einzelne Aspekte der Agrarstruktur in der Siedlungszeit zusammenhangslos herausgegriffen, verabsolutiert und in zu starkem Gegensatz zum deutschen Altsiedlungsgebiet gestellt. Das betrifft zum Beispiel Fragen der Bedeutung des weltlichen ländlichen Adels, des slawischen Charakters der sogenannten unterbäuerlichen Schichten oder die Gerichtskompetenzen der bäuerlichen Gemeinden. Die Frage, wieso sich ausgehend von den günstigen hochmittelalterlichen Ausgangsbedingungen letztlich große Rittergüter mit Leibeigenschaft und bis zu 6 Tagen Frondiensten in der Woche herausgebildet haben, ist immer noch nicht befriedigend geklärt. Ich komme zum zweiten Punkt meiner Ausführungen, und zwar zu einigen Ausgangsbedingungen für die Entwicklung der Grundherrschaft im deutschen Ostsiedlungsgebiet. Dabei konzentriere ich mich einerseits auf einige Aspekte der slawischen Verhältnisse vor der deutschen Ostsiedlung und andererseits auf die von den deutschen Neusiedlern mitgebrachten Rechts- und Wirtschaftsformen. Die Bauern und Handwerker, die seit dem beginnenden 12. Jahrhundert aus dem Westen in die Gebiete östlich von Saale und Elbe zogen, kamen nicht in ein politisches, wirtschaftliches oder kulturelles Vakuum. Diese Feststellung berührt eine über Jahrzehnte kontrovers geführte und vielfach ideologisch belastete Diskussion über das Entwicklungsgefälle zwischen West- und osteuropäischer Kultur im Mittelalter. Vom sogenannten geschichtlichen Gesetz der Spannung zwischen kultureller Überlegenheit und Rückständigkeit war dabei die Rede, oder von der Anziehungskraft des sogenannten leeren Raumes, oder auch von den Kulturträgern gen Osten. Inzwischen ist man in der Lage, über tatsächlich vorhandene Entwicklungsunterschiede vorurteilsfreier zu diskutieren und in differenzierender Sicht einzelne Aspekte der behaupteten Überlegenheit der deutschen Siedler zu hinterfragen. Das slawische Siedlungsgebiet war kein homogenes Ganzes, sondern durchaus unterschiedlich strukturiert und mit Spannungen zwischen den slawischen Teilgebieten behaftet. Es gab bereits Ansätze einer staatlichen Organisation und auch bereits frühstädtische Siedlungen zum Vorbild. Die einzelnen slawischen Stammesgebiete unterschieden sich durch Siedlungsformen, durch die Besiedlungsdichte sowie durch den Stand der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung. Sehr lückenhaft sind unsere Kenntnisse in Bezug auf unsere Frage nach der Agrarverfassung im slawischen Bereich vor der Aussiedlung. Im Verlauf des 9. und 10. Jahrhunderts setzten gebietsweise ein Zerfall der patriarchalischen Großfamilienstruktur und eine Überführung der Bauern in die herrschaftliche Abhängigkeit ein. Eine Definition dieser Abhängigkeitsverhältnisse ist aufgrund fehlender schriftlicher Quellen nicht möglich. Schlesinger spricht für seinen Untersuchungsraum von ständischen Unterschieden innerhalb der slawischen Bevölkerung und bezeichnet die Masse der Bauern als minderfrei, nicht aber als die bäuerlichen Abgaben, meistens in Form von Honig, Fisch oder aber auch in Vieh und Fleisch, wurden in einigen Gebieten slawischer Stämme seit dem 10. Jahrhundert auf die Flächeneinheit eines sogenannten Hakens gezogen. Hinzu kamen Dienstleistungen beim Boden- und Wegebau. Auf dieses Abgabensystem konnten sich deutsche Feudalherren geistlichen und weltlichen Standes stützen, die nach militärischen Eroberungen im 10. Jahrhundert bereits ins Land kamen. Die damals entstandenen Herrschaftsverhältnisse einer deutschen Herrschaft über eine slawische Bevölkerung will Karl-Heinz Blaschke allerdings nicht als Grundherrschaft charakterisieren. Nach Blaschke spielte dabei das Moment der Landleihe, das grundherrlich bäuerliche Rechtsverhältnisse begründet. Der slawische Bauer, so Blaschke, war vor dem deutschen Herrn da gewesen. Er brauchte sein angestammtes Besitztum nicht von diesen Lebensweisen zu empfangen. Die Dienst- und Abgabenleistungen der slawischen Bewohner aus der Zeit vor der hochmittelalterlichen Siedlung, wurde vielmehr von einer fremden Besatzungsmacht nach Kriegsrecht gefordert. Dagegen erfolgte die Ansiedlung der deutschen Kolonisten in der Regel von Anfang an in grundherrschaftlichen Formen. Die Wurzeln für die Grundherrschaftsstrukturen des Ostsiedlungsgebietes sind zunächst in den Herkunftsländern der Neusiedler. In der Forschung ist von sogenannten neuen Modellen fortschrittlicher Agrarverfassung und Agrartechnik die Rede, die im Siedlungsgebiet angewendet und allmählich zu einem zusammenhängenden Ganzen entwickelt worden sind. Im Zuge von Stadtentwicklung, Bevölkerungswachstum und Landesausbau im mutterländischen Westen, vor allem am Niederrhein, im holländisch-flandrischen Bereich oder auch im Nordfrankreich wurden jene Rechts- und Wirtschaftsformen entwickelt, die dann durch die Siedler in den Osten mitgebracht wurden. Die Agrarverfassung des deutschen Franken oder Holländer auf die neu entstehende Agrar- und Herrschaftsstruktur des Neusiedellandes zu vermuten sein. In den Siedlungsurkunden, Verträge zwischen Dorfherren und den Siedlern, ist zumeist generalisierend von der Ansiedlung der Kolonisten zu deutschem Recht. Dieser Begriff Jus Teutonicum ist in doppelter Hinsicht irreführend. Weder war es wirklich deutsches Recht, was wieder übertragen wurde, noch bezog er sich ausschließlich auf Rechtsgebräuche. Bekanntlich hat ein sogenanntes deutsches Recht als ein im Deutschen Reich allgemein gültiges Recht nicht existiert, sondern nur verschiedene Rechtsvorstellungen und Rechtsbräuche der einzelnen deutschen Stämme. Andererseits waren es auch nicht diese von den Siedlern mitgebrachten Rechtsgewohnheiten, die sich im Bewusstsein der Zeitgenossen des 12. und 13. Jahrhunderts mit dem Jus Teutonicum verbanden. Es waren vielmehr die besonderen Privilegien für die Kolonisten, Anpassungsformen an die neuen Wirtschafts- und Rechtsverhältnisse. kommen wir nun zum dritten Punkt und damit zu einzelnen Einzelaspekten der Struktur der ostdeutschen Grundherrschaft nach dem Muster des bereits beschriebenen Jus Teutonicum. Die besondere Problematik einer Grundherrschaftsanalyse für unser Untersuchungsgebiet zeigt sich nicht allein in der unzureichenden Forschungs- und Quellenlage. Man muss darüber hinaus berücksichtigen, dass hier die Strukturen der Grundherrschaft im Wesentlichen erst gegen Ende des Spätmittelalters deutlich erfassbar werden. Die für eine Grundherrschaftsanalyse wichtigen Faktoren, wie zum Beispiel bäuerliche Abgabenstrukturen, die Abhängigkeitsverhältnisse, der Umfang der herrschaftlichen Eigenwirtschaft, die Spezifik der Grundbesitzorganisation oder Marktverhältnisse lassen sich für die Zeit bis 1250 nur punktuell fassen. Die Grundherrschaftsentwicklung in der Siedlungsphase vollzog sich vor dem Hintergrund einer insgesamt noch niedrigen Bevölkerungsdichte, einer erst beginnenden Stadtentwicklung und ungenügend ausgebauter Marktverhältnisse. Ein weiteres allgemeines Merkmal war ferner das relativ zentralistische Herrschaftsgefüge, die Prädominanz der Herzöge bzw. anderer Landesherren gegenüber den Grundherren. Die Forschung geht im Hinblick auf die Siedlungsperiode von der zentralen Bedeutung der ungeteilten landesherrlichen Grundherrschaft aus, die aber durch Veräußerung von Herrschaftsrechten an andere Grundherren allmählich durchlöchert und zerfasert wurde. Liselott Enders hat diesen Vorgang für brandenburgische Gebiete untersucht und der schrittweise zu einer totalen Verlagerung landesherrlicher Rechte auf die belehnten weltlichen und geistlichen Grundherren führte. Diese Zersplitterung grundherrschaftlicher Rechte hat Enders durchaus als vorteilhaft für die Dorfgemeinde eingeschätzt, da sie ihrer Meinung nach eine Umwandlung in eine Dorfherrschaft verhindert habe, also eine Konzentration von Herrschaftsrechten. Es wurde die Besitzzersplitterung und Zersplitterung von Rechten verhindert worden. In Mecklenburg hat eine Konzentration von Herrschaftsrechten, und zwar der Gerichtsbarkeit und des Kirchenpatronats, in der Hand des Adels, wo schon seit dem 12. Jahrhundert eingesetzt, also das heißt früher als in anderen ostdeutschen Gebieten. Über die genaue Struktur der Grundherrschaft in der Siedlerzeit informieren uns in erster Linie Siedlungsurkunden, die sind schon erwähnt worden. Die Beschreibung dieser Struktur für den brandenburgischen Raum durch Liselott Enders ist nahezu idealtypisch für unser Untersuchungsgebiet. Die Grundherrschaft dieser Siedlungsperiode, so Liselott Enders, ist gekennzeichnet durch das auf dem landesherrlichen Grundeigentum und dem Siedlerstatus beruhende Rechtsverhältnis. Das bedeutete die Vergabe des Bodens an die Siedler zu Erbzinsrecht sowie fixierte Abgaben in Geld und Naturalien. Verbreitet ist ein Erbzins von 2 Schillingen. Das ist ganz einheitlich für das gesamte Gebiet zu beobachten. Hinzu kamen Zoll- und Steuerfreiheit für alle Einwohner. Frondienste oder Beschränkungen der persönlichen Freiheit der Siedler findet man nicht. Ausdrücklich hebt Erzbischof Wichmann von Magdeburg 1159 bei der Ansiedlung von Flamen in Musteritz an der Havel hervor, er habe ihnen Freiheit von dem Dienst zugesichert, den man Wohlberg nennt. In vielen Ostsiedlungsgebieten war von der Zweihufenbesitz der Neusiedler die Regel, wobei die Hufengröße, das seid ihr kurz erwähnt, von Region zu Region, ja von Dorf zu Dorf, sehr unterschiedlich sein konnte. Für Mecklenburg tritt man allerdings nach den Untersuchungen von Ernst Münch eher von einem Einfuhrbesitz und kleineren Dörfern auszugehen haben. Dörfer mit mehr als 20 Hufen, in Brandenburg sind es ungefähr 50 Hufen, sind nach Untersuchung von Ernst Lynch bereits als größtes Siedlungs betrachtet. Das mecklenburgische Beispiel in geringerem Hufenbesitz und die kleineren Dörfer deutet bereits auf regionale Unterschiede innerhalb des im Allgemeinen als homogen betrachteten Ostsiedlungsgebietes hin. Eine differenzierende Wirkung ist wohl vor allem von folgenden Faktoren zu erwarten: die jeweiligen Siedlungsbedingungen, die slawische Bevölkerungsdichte, die Herkunft der Siedler oder auch die natürlichen Voraussetzungen. Einige Beispiele für diese Annahmen. Das Gebiet der Mark Meißen wurde am frühesten von allen ostdeutschen Territorien von der deutschen Ostsiedlung erfasst. Bereits 200 Jahre vor der Ansiedlung deutscher Kolonisten kam im 12. Jahrhundert, kam dieses Gebiet unter deutsche Herrschaft. Das habe ich bereits erwähnt. Somit konnten hier früher als im Nordosten fränkisch-deutsche Verfassungseinrichtungen, besonders kirchliche und gerichtliche Organisationsstrukturen eintrügen. Dagegen lagen in der Mark Brandenburg militärische Eroberung des Landes durch die askanischen Markgrafen und die deutsche Siedlung zeitlich ganz dicht beieinander. Man vermutete, dass die Siedlung hier auch aufgrund der ungünstigeren Bodenqualität, der schlecht entwässerten und großteils sandigen Böden, das kann man heute noch sehen, erst merklich später einsetzte als im nördlichen Holstein oder in der südlichen Mark Meißen. Im Nordosten des deutschen Ostsiedlungsgebietes, in Mecklenburg und Pommern, das ist ein weiterer regionaler Unterschied, waren es vor allem slawische Fürsten selbst, die deutsche Siedler herbeilegten. Darüber hinaus hat Karl-Heinz Quirin auf die in Nordostdeutschland stärker zur Anwendung gekommene Waffengewalt bei der Eroberung von Neuland hingewiesen. Die Siedler benötigten daher nach Meinung von Quirin mehr Schutz, was wiederum eine stärkere Bindung an den Herrn zur Folge gehabt hätte. Dagegen, so Quirin weiter, wäre im marktmeißenden Raum mehr der Einfluss einer sicher planenden Geistlichkeit beim Ausbau einer bereits 200 Jahre zuvor eroberten Landschaft hervorgetreten. Die Konsequenzen solcher Unterschiede im Siedlungsvorgang ist von der Forschung bislang kaum eingehender oder gar vergleichend untersucht worden. Die Feststellung regionaler unterschiedlicher Entwicklungen ändert nichts an der Tatsache, dass wir für die frühe Siedlungszeit ein hohes Maß an Übereinstimmung in den Agrarstrukturen feststellen konnten. Diese Tatsache berechtigt wohl dazu, über eine mögliche Typologisierung der ostdeutschen Grundherrschaft nachzudenken. So ließe sich fragen, ob etwa von einem einheitlichen Typ der sogenannten Siedlungsgrundherrschaft die Rede sein kann. Dieser für die schlesischen Verhältnisse eingeführte Begriff geht ebenfalls von einer Reihe gemeinsamer Merkmale der Agrarstruktur aus. Zur gleichen Feststellung gelangte ich für Ostdeutschland in Bezug auf die persönliche, wirtschaftliche und soziale Stellung der Kolonisten. Typisch waren darüber hinaus, darauf komme ich nicht eingehen, das wäre es weitergeführt, Planmäßigkeit bei der Anlage von neuer Siedlung, von Dörfern und auch bei der Flureinteilung. Und das weit verbreitete Zurücktreten herrschaftlicher Zwangsmittel, wenn auch nicht überall. Solche ähnlichen Strukturmerkmale lassen unter Berücksichtigung regionaler Abweichungen eine Typologisierung als Siedlungsgrundherrschaft meines Erachtens durchaus erscheinen. Lassen Sie mich zum Schluss noch kurz auf das Problem der herrschaftlichen Eigenwürde. Herrschaften, die doch in der Regel nicht durch bäuerliche Frondienste, sondern durch Gesinde, Tagelöhner und Konversen. Sowohl für den Weg im meisten sächsischen Raum als auch für Brandenburg und Mecklenburg ist die Existenz von Rittergütern in der Ostsiedlungszeit nachgewiesen worden. In der Regel geht man davon aus, dass die Ritterhöfe die Landausstattung eines Bauernhofes um das Doppelte bis Dreifache übertroffen haben. Die mecklenburgischen Rittergüter umfassten etwa 6 bis 8 Hufen und waren damit angesichts des verbreiteten bäuerlichen Einhufenbesitzes vergleichsweise umfangreich. Einige Historiker sehen in den Rittergütern vor allem ein Strukturelement aus dem slawischen Bereich. Im deutschen Siedlungsgebiet räumt man lediglich die Ausbildung kleinerer Wirtschaftshöfe bei den Herrensitzen ein. Noch vor den Rittergütern ist auf die Eigenwirtschaften bei den Zisterziensern zu verweisen. Herr Rösner hat das ja parallel dazu zum Alzenland getan. Gerade der Zisterzienserorden, der auch ein Leben in Abgeschiedenheit und auf die Handarbeit der Mönche orientierte, musste als prädestiniert für ein Neusiedelgebiet gelten. Gebt ihnen eine Wildnis oder einen Wald, so schrieb Giraldus Cambrensis zu Beginn des 13. Jahrhunderts über die Zisterziensermönche, und einige Jahre später werdet ihr eine ehrwürdige Abtei inmitten des größten Überflusses finden. Das Bild, der Mythos vom Bild der rodenden Zisterziensermönche, die im 12. und 13. Jahrhundert auf die Terras Desertas östlich von Saale und Elbe in blühende Kulturlandschaften, daraus kann ich sie also auch schon, verwandelt haben, ist inzwischen kritisch hinterfragt worden. Aber auch die Leistungen der Zisterzienser auf dem Gebiet der Wirtschaftsorganisation in den Ostsiedlungsgebieten muss aufgrund von quellenorientierten Einzeluntersuchungen neu bewertet werden. Die zisterziensischen Wirtschaftshöfe in Form von Kramien sollten laut Ordensregel entfernt von Dörfern und Städten inmitten von Ackerland liegen und durften nicht durch bäuerliche Frondienste, sondern durch österliche Arbeitskräfte, Konversen und bezahlte Tagelöhner bearbeitet werden. Damit hat sich der Zisterzienserorden entgegen dem allgemeinen Trend seiner Zeit für die Organisation des klösterlichen Besitzes in Form von Eigenwirtschaften entschieden. Die Hauptschwierigkeit bei der Umsetzung des Ideals einer Kramienwirtschaft lag im ostdeutschen Siedlungsgebiet wohl vor allem in der Beschaffung geeigneter Arbeitskräfte. Einerseits stieß die Rekrutierung von Konversen in einem Gebiet mit vorwiegend nichtchristlicher Bevölkerung auf erhebliche Hindernisse. Erinnert sei an das Beispiel des Klosters Porta, das verlegt werden musste, da aus der umliegenden Bevölkerung kein klösterlicher Nachwuchs zu erwarten gewesen wäre. Ebenso schwierig war andererseits die Beschaffung einer größeren Zahl von Tagelöhnern in einem Gebiet, wo ausreichend Grund und Boden zur Verfügung stand und wo günstige bäuerliche Ansiedlungsbedingungen vorherrschten. Lange Zeit ging man deshalb in der Forschung davon aus, dass die homines mercenarii der Zisterzienser ähnlich wie die Kroseten und andere sogenannte unterbäuerliche Schichten der Dorfbevölkerung slawischen Ursprungs waren, also der Bevölkerungsgruppe, der man traditionell einen schlechteren Rechtsstatus unterstellte. Ohne die auf die ganze Reichweite der über die ethnische Herkunft von Tagelöhnern und Kroseten eingehen zu können, hat sich die Forschung inzwischen weitgehend gegen eine ausschließlich ethnisch begründete Differenzierung in der Übertragung von sozialen Unterschieden bereits aus dem deutschen Alltag gegangen. Jedenfalls spielte diese spezielle Arbeitskräftesituation eine wichtige Rolle, dass sich die zisterziensische Eigenwirtschaft im Ostsiedlungsgebiet nicht mehr voll ausbilden konnte. Die Gründungsausstattung der meisten Klöster umfassten bereits auch Dörfer mit abgabepflichtigen Bauern. Oder die Abteien wurden sogar nach einer erfolglosen Gründung direkt in schon kultivierte Gegenden verlegt. Die Idealform einer Prangie als siedlungsferner, isolierter Einzelhof und von Konversen bewirtschaftet, gab es in der Regel nur in unmittelbarer Nähe der Abtei. Die meisten der in den Quellen als Prangien bezeichneten Orte lagen nachweisbar inmitten oder am Rande von Dörfern und waren Verwaltungsmittelpunkte und Jägerstellen für bäuerliche Abgaben. Lassen Sie mich die wichtigsten Punkte meiner Ausführungen zusammenfassen. Die Struktur und Entwicklung ländlicher Herrschaftsverhältnisse wurde am Beispiel der Germania Slavica, eines der hochmittelalterlichen Landesausbaugebiete in Europa, erörtert. Von Slawischen in deutschen Ethnikum, insbesondere der deutschen Ostsiedlung und das Aufeinandertreffen der von ihnen entwickelten Wirtschafts- und Rechtsverhältnisse hat die Entstehung und Entwicklung grundherrschaftlicher Strukturen im ostdeutschen Gebiet nicht unwesentlich mitgeprägt. Am Beginn meiner Ausführung habe ich die Frage nach der Wirkungsmächtigkeit der aus den westeuropäischen Altsiedelland übertragenen Modelle der Agrarverfassung und nach den Modifizierungen dieser Modelle bei der Anwendung im Siedlungsgebiet gestellt. Im Vergleich mit den altdeutschen Gebieten gestaltete sich die wirtschaftliche und rechtliche Lage der Bauern im deutschen Ostsiedlungsgebiet zunächst günstiger. Siedlerverträge zwischen Dorfherren und den Neusiedlern zum deutschen Recht garantierten den Siedlern allgemeine Privilegien, die persönliche Freiheit, das Erbzinsrecht, vertraglich festgelegte Abgaben sowie eine eigene Gerichtsbarkeit der Siedlergemeinde. Auch die am Landesausbau beteiligten slawischen Siedler konnten in den Genuss dieses vorteilhaften Siedlerrechts kommen. In der Siedlungsperiode existierten zunächst verschiedene agrarische Verfassungsstrukturen nebeneinander, die Verhältnisse der Rentengrundherrschaft in den Neusiedlerdörfern, Eigenhöfe weltlicher und geistlicher Feudalherren sowie fortbestehende slawische Siedlungen mit eigenständigen Agrarstrukturen. Allgemeine Entwicklungsbedingungen waren eine niedrige Bevölkerungs- und Städtedichte sowie eine Prädominanz der Landesherren gegenüber anderen Grundherren. Modifizieren wirken vor allem die unterschiedlichen Siedlungsbedingungen, natürliche Voraussetzungen, die Dichte der slawischen Bevölkerung oder die Herkunft der Neusiedler. Regionale Unterschiede entstanden ebenso bei der Verschmelzung deutscher und slawischer Siedlungsbedingungen. Ferner ist davon auszugehen, dass auch aus dem deutschen Altsiedelland keine homogenen Strukturen in die Ostsiedlungsgebiete übertragen worden sind. Der immer noch verbreitete Eindruck eines uniform strukturierten ostdeutschen Siedlungsgebietes ist nicht haltbar. Neuere Einzeluntersuchungen förderten zunehmend regionale Divergenzen zutage. Parallel dazu verliefen auch die seit dem Spätmittelalter sich verstärkenden Veränderungen in der Grundherrschaft in Richtung einer sogenannten ostelbischen Gutsherrschaft durchaus nicht überall gleich. Und deswegen haben wir ja auch in der Gutsherrschaftsentwicklung unterschiedliche regionale Formen. Regionale Unterschiede, damit kann ich schließen, schließen jedoch Typologisierungsmöglichkeiten im Hinblick auf die Grundherrschaftsstrukturen in den deutschen Siedlungsdörfern nicht aus. Die einheitlichen Merkmale der ostdeutschen Grundherrschaft in der Frühzeit der Ostsiedlung lassen eine Typologisierung als Siedlungsgrundherrschaft diskussionsfähig erscheinen. Gli aspetti della struttura Ganz deutlich, dass da biologische Vorgaben drin waren der 20er, 30er Jahre des ausblühenden oder aufsteigenden Nationaldenkens gegenüber den östlichen Nachbarn und Vorfahren. Und hat dann integrieren können die Forschung in Westdeutschland. Das ist eine von Lehrten, die aus dem Schriftstück kam, geschrieben worden ist, und der Forschung der NDR in den vergangenen Jahren geschrieben worden ist. Das fand ich einen besonderen Vorzug als für gelungen ist, auch zu finden, dass wir also hier eine Integration dieser Gesichtspunkte finden konnten. Und wahrscheinlich aus dem ist in ganz intensiven Forschungen, allerdings zur Neuzeit jetzt kurz abgeht, umso mehr bemerkenswert, dass das Mittelalter nicht mehr zu groß zu bezeichnen haben. Ja, es gibt viele andere Fußpunkte. Dieser Siedlungsvorgang, der ja von europäischer Bedeutung ist, nicht der einzige große Siedlungsvorgang in Europa geben kann, aber ein besonders deutlicher. Ich meine, dass man letztlich doch sagen muss, dass überlegene Kulturen nicht im westlichen Mittelalter entwickelten Formen damals eine Raum mit leuchtenden Siedlungspunkten, die noch nicht der westlichen lateinischen Zugehörig transportiert worden sind, und dass der besondere Reiz ist, dass hier notwendigerweise die im Westen entwickelten Modelle oder die im Westen entwickelten differenzierten Formen modellartig zusammengefasst werden mussten. Und bei dem Jus Teutonicum muss man sich ja fragen, ob hier diese Menschen, die damals handelten, Lokatoren, das heißt adlige, planende Leute, Siedlergruppen, die aus den norddeutschen Gebieten, Nordfrankreich und anderen Norddeutschland, Friesland kamen, dass dieses Konzept eines relativ einheitlichen Interrechts mit dem Namen des Teutonicum, den es sonst nicht gab, nicht hier einen Idealtypus geschaffen hat. Schaffen haben, ohne Max Weber gelesen zu haben. Den gab es damals nicht, aber es ist ganz sicher etwas, was sich real in den einzelnen Siedlungen nicht war. Das Leichtes ausdrückte, sondern eine Abstraktion, die aber zeitgemäß ist und zeitgenössisch benannt worden ist, im Gegensatz zu den Grundherrschaften, das über dieses Lustpublikum durchaus ein zeitgenössischer, ein Quellen. Ja, ich lade ein zur Diskussionsquoten, Fragen, Ergänzungen, Bemerkungen, was immer Sie wollen, auch vergleichende Bemerkungen zu italienischen Diskussionen. Prima, la linea della relazione, della Sikorsky, e poi fosse allargato al tema della mattina. Eine Abhängigkeit nicht eigentlich in Bezug auf die Verschaffung von der, kann man sagen, in Bezug auf die Einigung des Verkehrs. Und so frage ich, ob diese Beispiele, zum Beispiel die Ostertufe zu bezahlen, und auch wenn man den kanonischen Königen, die dem Kloster Fulda und dem Kloster Hesper einige Zelte über die slawische Bevölkerung und die Vergangenheit vergeben haben, so im 19. Jahrhundert. Und das wäre vielleicht, glaube ich, das ist meine Fragestellung, eine besondere und verschiedene Art der Abhängigkeit. Die Abhängigkeit ist, glaube ich, aber nicht eigentlich alle Abhängigkeit der Bauer in Bezug auf die Bürger. Das wäre eine kleine Frage. Die zweite Frage ist, in Dörfern, die noch, als man vielleicht von den bäuerlichen schwäbischen Gemeinden, noch schon in Gebieten der Postkolonisation, gibt es diese Bani oder Forste, Dorfforste, so werden Dorfforste oder Jupani auf Schlawisch. Das habe ich in Deutschland, um das zu wissen. Und darin vielleicht diese eine Art, kann man, es ist vielleicht nicht sehr korrekt, aber ich spreche von einer Neuerrichtung. Eine royalistische Oversicht, so eine könnte man von einer royalistischen Oversicht in diesen Dörfern noch mit der schwäbischen Bevölkerung sprechen. So, das ist meine zweite Frage. Danke. Ja, ich würde zur zweiten Frage, um damit vielleicht anzufangen, bin ich eigentlich wenig aussagefähig. Da wird man auch eigentlich in der Literatur wenig Differenzierung finden. Man geht, wenn man die Ergebnisse der DDR-Forschung, die sich ja besonders mit diesen Fragen beschäftigt hat, oder die Gruppe um Wolfgang Fritze, die also diese Arbeitsgruppe Germania Starica initiiert hat und sich speziell mit den slawischen Entwicklungen in unserem Gebiet beschäftigen, wird man gerade zur sozialen Schichtung der Slawen sehr wenig finden. Weil eben wirklich aus einer, selbst bis in die Ostsiedlungszeit hinein, eigentlich wenig schriftliche Quellen da sind. Also insofern hat man soziale Schichtungen aus archäologischen Quellen zum Teil erschlossen und geht dabei davon aus, dass sich also in der Zeit nach dem, um die Wende 9. bis 10. Jahrhunderts ungefähr, eine soziale Differenzierung der slawischen Bevölkerung, die von Slawen bis zu einer bäuerlichen Oberschicht reicht. Ja, also man hat dort durchaus diese ganze Differenzierung, diese ganze Palette der sozialen Schichtung durchaus auch vorhanden. Also das kann man jetzt nachweisen. Aber im Einzelnen, die genaue Charakterisierung, wir reden an, dass es bäuerliche Oberschichten sind, aber die genaue Charakterisierung, man nimmt sogar an, dass es freie sind. Also überhaupt nicht in irgendwelche Abhängigkeiten von einem Kanon, weder slawisch noch deutsch. Ja, ich meine, meiner Meinung nach, es ist immer möglich, wenn man nicht die Quellen dafür kann, ja. Und muss man vergleichen die Geschichte. Ja, genau. Um es zu ersetzen. Ja, ja, ich meine, diese Schwierigkeiten muss man mit Hilfe der vergleichenden Geschichte. Ja. Das ist richtig. Und vor allem haben wir die Forschung besonders auch auf die angrenzenden slawischen Gebiete zurückgegriffen. Also im polnischen Bereich, wo schriftliche Überlieferungen doch schon eher vorhanden sind, weil es eine größere staatliche Differenzierung schon gegeben hat, also eine staatliche Entwicklung, die also schon durchaus fortgeschrittener war in diesen Gebieten. Sodass man also Rückschlüsse auch auf unser Gebiet, also das Ost. der Siedlungszeit, aber insgesamt in diesem gesamten Prozess der deutschen, der Deutschwerdung, um das mal wirklich so ganz vereinfacht zu sagen, die setzt ja mit der Eroberung ein und nicht erst mit der, deutschen bäuerlichen sogenannten Kolonisation. Ob man jetzt diese Herrschaftsverhältnisse über Slawen, also unter deutscher Herrschaft, ob man die als Grundherrschaft bezeichnen kann oder nicht, wenn es richtig verstanden habe, ist diese Frage heraus. Und ich meine, es ist natürlich, ja, es gibt kaum Untersuchungen dazu, es gibt auch kaum Zusammenfassung, also theoretische Erörterung dieses Problems. Ich habe da vor allem, also jetzt für diese Zeit, ich habe jetzt nicht über das Frühmittelalter gesprochen, sondern dann diese Zeit nach dem 10. Jahrhundert. Und für diese Zeit findet man eigentlich sehr wenig über diese, über die Charakterisierung der slawischen Agrarverhältnisse. Und diese Aussage bezieht sich auf eine einzige Aussage, nämlich von Karl-Heinz Plaschke, der also sich eindeutig dagegen ausspricht, diese Verhältnisse schon als Grundherrschaft zu bezeichnen, weil eben das Moment der Landlage fehlt. Das ist für ihn ein ganz wichtiges Moment für die Herstellung grundherrschaftlicher Verhältnisse. Wie dieses Zusammenhang jetzt zu erwähnen, eine neue Installation von Piskorski aus Posen, der Initiativ ist, und wie sich mit diesen Verhältnissen im Gebiet von Vorpommern, Mecklenburg und Vorpommern beschäftigt, und der zu dem interessanten Ergebnis kommt, dass wir hier in dieser vordeutschen Zeit zu einer differenzierten Betrachtung des slawischen Verhältnisses auch hier kommen müssen. Und zwar auf der einen Seite gibt es einen großen Anteil von slawischen Untertanenbauern, die direkt abhängig sind von den Fürsten, die in diesen Gebieten sind. Eine sehr starke Abhängigkeit, die damit verbunden ist. Von den slawischen Fürsten. Daneben aber auch größere Gruppen freier Bauern. Also wir müssen das differenziert sehen. Wir können nicht ohne weiteres sagen, die slawischen Bauern waren alle abhängig. Diese Form ist aber in dem Sinne nicht als Grundherrschaft zu bezeichnen, sondern wenn man sie besetzt, auch von jetzt von Polstern her, als Tributherrschaft. Also eine Form der Abhängigkeit, die an etwas archaische Verhältnis rührt. Meine Frage war, wie diese Und das ist also diese Installation von Piskorski und ein weiter, der noch nicht publiziert ist, diesen Göttinger Landband von Piskorski über diese vordeutschen Verhältnisse in den slawischen Gebieten. Ja, diese Frage sprechen versuchen, etwas zu klären von den Quellen, die ja, soweit sie vorhanden sind, in Vorpommern oder Rügen, zu diesen Gebieten. Das war sehr interessant. Ja, danke. Das sind ja auch wichtige methodische Fragen, die hier angekommen sind. Und zwar der Vergleich über den deutschen Siedlungsraum hinaus und anderen slawischen. Ich habe auf meiner Liste zunächst Herrn Schreiner. Frau Schakowski, bei der Erörterung von Grundsatzfragen hat insbesondere diese empirische Forschung gespitzt. Meine These ist, dass diese Forschung von widersprüchlicher Art ist. Und Sie haben zitiert, Herrschaft durch Wohnung. Man hat den Eindruck, wenn die Idealisten von Grundherrschaft sprechen, dann formulieren Sie so einen Satz wie Herrschaft durch Wohnung. Wenn Sie fragen, ob es im Mittelalter Freiheit gegeben hat, dann sagen Sie Freiheit durch Siedlung. Bei geistigen und weltlichen Herren angeblich war genügend war, ihren Siedlern besondere Freiheitsrechte einzuräumen. Das ist mein Widerspruch. Der andere Widerspruch bezieht sich meines Erachtens auf die Form der Herrschaftsbildung. Wenn ich sage, Herrschaft durch Wohnung, dann setzt das die Annahme voraus, dass durch den verwaltenden Land Herrschaftsverhältnisse begründet werden. Wenn von Gerichtsbarkeit als der intensivsten Ausdrucksform von Herrschaft die Rede ist, dann redet man, dann geht man plötzlich von der Annahme von angeborenen Herrenrechten aus, die beides ist. Und wenn man den Kontentyp weiter will, finde ich, muss man eben versuchen, diese These mit empirischen Gehalten anzureichen, soweit es möglich ist und soweit es geht. Und das würde im Falle der Landtreue bedeuten, dass man einfach wenn und darauf hinbefragt. Was Landleihen, Verträge konkret an Gehorsamspflichten, an Untertanenverhältnissen, an Herrschaftsrechten impliziert. Oder sind diese Landleihenverträge tatsächlich nur Verträge, die zum Austausch von Leistungen rein sachlicher Art verpflichten und die Herrschaft auch nichts zu tun haben? Das andere ist die Frage, ob bei der Frage nach der Bestimmung von Gerichtsbarkeit. Wirken diese Herren als ein Mitglied einer Geburtsgeliebte im Einräumen und erlaubten Herrschaft aus. Das heißt also, was lassen Sie die Geburt eigentlich überhaupt an empirischen Daten für diese Annahme beibringen und sagen? Ich finde, als Historiker ist man einfach genötigt, sich ganz klar darüber zu werden. Was ist ein empirisch gesättigtes Argument? Was ist eine Annahme? Was muss eine Annahme bleiben, weil es einfach eine Grenze ist, um diese Annahme an Texten zu verifizieren? Danke. Also, wenn ich die Antworten auf diese Fragen wüsste, dann würde ich wahrscheinlich, weiß ich, also C4-Professoren in Frankfurt oder ich weiß nicht, Berlin oder sonst wo sitzen. Das sind natürlich Grundfragen mittelalterlicher Forschung, die Sie hier aufgeworfen haben und die ich in meinem Referat natürlich zunächst auch erstmal nur darstellen konnte als Vorgeschichte für die Erforschung der ostdeutschen Grundherrschaft. Ich meine, dieser Grundsatz Wohnung durch Herrschaft, ich habe am Beispiel von Schlesinger und seinen Auffassungen über das Wohnungsgebiet versucht klarzumachen, dass eben hier die Ableitung von Herrschaft allein aus der Inbesitznahme von Land nicht abzuleiten ist. Ja. Ohne natürlich jetzt, das muss ich dazu sagen, das durch eigene Forschung jetzt im Einzelnen belegen zu können. Das ist ja auch ein Prozess, der jetzt erst einmal in Gang gekommen ist. Herr Rösner hat in seinem grundsätzlichen Buch über Agrarverfassung gerade darauf hingewiesen, dass diese These, also diese Ableitung adliger Herrschaft aus dem germanischen Hausrecht und alles, was damit zusammenhängt, Herrschaft und Verleihung von Grund und Boden, dass diese sich ja so lange in der Forschung haben halten können, diese Thesen. Und erst wirklich in den letzten Jahren wurde angefangen, ein bisschen daran zu rütteln durch einige wenige Arbeiten. Also insofern kann ich diesen Gedanken hier nur kritisch aufnehmen und sagen, also so einfach war es in den Ostsiedlungsgebieten nicht. Also es gab verschiedene Formen von Herrschaftsbildung, obwohl ich der Meinung bin, dass natürlich die Landleihe schon ein wichtiges Moment ist, um Herrschaft überhaupt erstmal entstehen zu lassen. Nicht? Aber es war natürlich noch mehr, es war diese Gegenseitigkeit, Herrschaft, also die Landleihe und Abgaben. Und es ist eben gerade, das habe ich versucht deutlich zu machen, in den Siedlerverträgen und überhaupt auch in der Forschung hat sich diese Meinung durchgesetzt, aufgrund der Siedlerverträge, das Zurücktreten des herrschaftlichen Aspekts in dieser Anfangszeit. Es war ein Verhältnis, da muss man im Allgemeinen ausgehen, so viele Ausnahmen man auch findet. Es war zunächst einmal ein Verhältnis auf Leistung und Gegenleistung, ohne wieder in diese Schutz-Treue-Diskussion zurückzukommen und also ein paar Schritte wieder zurückzugehen. Aber zunächst einmal für eine kurze Zeit der Siedlungsphase, für diese günstige Ansiedlungsbedingung, muss man wohl vielleicht doch davon ausgehen, dass es viele Interessensübereinstimmungen zwischen Herren und Bauern gegeben hat, die diese Leistung, Gegenleistung ebenso deutlich hervortreten lassen. Deswegen waren es fixierte Verträge, die abgeschlossen wurden zwischen Dorfherren und den Neusiedlern. Also insofern wird man wahrscheinlich, wenn man sie sich näher ansieht, ein Element von Herrschaft in Form von Ausübung von Gewalt oder besondere Gehorsamkeitspflichten. Also es wäre sehr unwahrscheinlich, weil es sind ja nicht so sehr viele Siedlerverträge, die erhalten geblieben sind. Nicht? Das kann man ja ganz ziemlich leicht überblicken. Also die werden ja auch immer wieder zitiert und immer wieder mit dem gleichen Wortlaut hervorgehoben. Aber ich denke schon, um das nochmal kurz auf den Punkt zu bringen, dass eben für die Anfangszeit, für die Zeit bis 1250 typisch, das heißt dann ist aus der Welt, typisch war ein Zurücktreten des Herrschers. Ich denke, an diesem Punkt ist hier die Frage von Professor Violante von heute Vormittag zentral, die uns, glaube ich, begleiten muss, ob ein zentrales Problem unserer Frage die Organisation ist oder die Auferlegung von Herrschaft. Ob wir zentrale Organisationen oder Impostationen, die una Dominazione, die una Signoria. E mi pare che in questo momento il compito di un paese molto basso e senza organizzazione nel senso del moderno, la prima cosa è come organizzare questa situazione di darci eccetera. Potere di minarla dal possesso della terra. Perché non c'erano autorità politiche in loro, sì. Autorità periferiche rispetto alla centrale portata. C'era una vista centrale, un po' di dazu gestartet zum Schluss, aber vor Ort. Stand es nicht zu der Verfügungsgewalt oder das Konkrete, das man war das ein Element der Herrschaftsbildung? Naja, das ist ja dieser Begriff, den ich hier in der Literatur eingeführt habe: ungeteilte landesherrliche Grundherrschaft. Ja? Also, zunächst also dieses Obereigentum ja. Grund und Boden. Den der Landesherr in diesen Ostsiedlungsgebieten zunächst durchaus besessen hat. Und was im Laufe der Zeit zersplittert ist und in einzelne Herrschaftsrechte, in einzelne Besitzrechte aufgesplittert worden ist. Aber am Anfang muss man es gegen mehr oder weniger schnell in die Einführung. Aber am Anfang denke ich, muss man eine landesherrliche Grundherrschaft, also im Sinne eines Oberreiches. All'indassi giusto che intorno comunque ci stiamo sclavando. Era un diritto locale, era la consuetudo dei colonizzatori in posto sulla terra. Ganz einfach gesprochen ist die Jus Teutonicum. Ich habe es gesagt, dass es irreführend hat. Man hat also einen falschen Eindruck bekommen, dass es Jus Teutonicum ist. Aber es war kein deutsches Recht und es war auch nicht nur Recht, sondern es meinte. Der Deutsche. Le droit des Allemands, des colonisateurs. Aber es war das Recht verschiedener deutscher Stämme. Es war kein allgemeines deutsches Recht. Ja? Und es war Siedlerrecht. Es meinte die Privilegien des Siedlers. Le droit différencié. Gehört dazu, le droit des colonisateurs. Dame sous-domaine. C'était le droit. Qui envisage les rapports économiques de travail ou envisage aussi la justice. sociale, de la force sociale, ce qu'on appelle la force sociale. Plus les. Plus les privilèges des. Es gibt slawische Dörfer, die auch mit dem deutschen Recht ausgestattet werden, nach dem modernen Kolonistenrecht. Deswegen ist es sozusagen eine Bezeichnung für das moderne Wohnungs- und Siedlungsrecht im Osten. Das betrifft alle verschiedenen Gruppen in Deutschland, später auch vor allem im polnischen. Territoriale, differenziato secondo le zone, secondo i colonizzatori, e riguarda i diritti dei colonizzatori, i riguardi dei contadini. A proposito dei rapporti economici, dei rapporti di lavoro, oppure di carattere generale, al rapporto alla vita sociale. Also es ist das Herrschaftsrecht, es ist das Recht unter den Kolonisten, dann was soll der besser liegt. Das war setzt sich aus unterschiedlichen Elementen zusammen. Es war sowohl fränkisches Recht, es war flämisch-holländisches Recht, aber in den Urkunden erscheint es als Jus Teutonicum. Questo questo riguarda i diritti dei colonizzatori, quindi i diritti dei padroni nei riguardi dei cultivatori. No, senso non il diritto dei padroni, nicht das Recht der Herrschaft über die Leute, sondern die Leute, das ist das der Kolonisten. Tra di loro e sulla terra, anzi, il diritto costruito culinario, sì, ma in un modo tipico al di là del diritto francomune, fisico, eccetera. Questi colonizzatori prendono la vita. Ma natürlich auch gegenseitig. Es war Zwischenherrschaft und Siedler, ne? Also es wurden Gegenleistung und Gegenleistung auch natürlich. Das era un diritto fra frati, un diritto che regolava i rapporti di lavoro e i rapporti economici, ma anche un diritto, potremmo dire, politico. Un diritto di giurisdizione dei colonizzatori nei riguardi dei colonizzati. Spielte eine wichtige Rolle dabei. Das war ein Bestandteil, dass die wirtschaftlichen Bedingungen und die rechtlichen Bedingungen der Ansiedlung. Die Siedler bekamen weitgehende Privilegien auch in der Gerichtsbarkeit, ja, dass sie von bestimmten Gerichten befreit worden sind. Herrschaftsgericht, dem Grating, also vom zentralen Gericht und vom Gericht der Slawen. Also sie hatten eine eigenständige Gerichtsbarkeit in vielen Fällen. La giurisdizione, Gerichtsbarkeit. Da chi viene esercitato? Secondo. Das war landesherrliches Recht. Das Landesherr. Recht des Landesherrs. Non è legato alla terra. Ma questo è un nuovo pubblico. È un nuovo pubblico. Wow. Die Schriftlichkeit müssen natürlich auch auf die Ergebnisse dieser Archäologen verlassen können. Nicht? Also ich bin jetzt kein Spezialist, der das jetzt im Einzelnen die Ergebnisse hinterfragen kann, die jetzt von den Archäologen veröffentlicht worden sind. Aber es geht, man hat es aufgrund von Siedlungsstrukturen, soweit ich weiß, ermittelt, an Verhältnis zwischen Burgbau und Dorf, dass sich also innerhalb dieses Verhältnisses zwischen Dorf und Burg die Verhältnisse ändern. Aber ich muss dazu sagen, ich komme jetzt ein bisschen ins Schwimmen. So im Einzelnen will ich das so nicht aussagen, finde ich. Also man müsste sich das jetzt natürlich, ich weiß nicht, ob das ein Überrest des sogenannten Evolutionsdenkens ist. Man müsste das wahrscheinlich nochmal aus heutiger Sicht vorurteilsfreier sich noch einmal ansehen, ob da was noch Theorie ist, nicht das, was daran Theorie ist, was daran, Theorie ist, ja, was daran ja, wirklich festgemacht ja. werden kann an Quellen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir über etwas sagen können. Bloß, es sind natürlich schon, also das ist ja nicht nur marxistische Forschung gewesen. Ich meine, die Arbeitsgruppe Germania Slavica hat ja auch versucht, zwar näherlich mit slawischen Formen in der Siedlungszeit zu beschäftigen und auch inwieweit sie überlebt haben, aber sie gehen ja auch auf die Vorsiedlungszeit zurück. Also, und haben also auch da große Differenzierungen, auch soziale Differenzierungen anhand wirklich der Dorfform, wo siedelten sie und die Größe der Niederlassung. Also es sind ja durchaus noch Überreste da. Nicht? Also es gibt ja in ostdeutschen Gebieten weniger, aber es gibt noch Überreste, die man untersuchen könnte. Und vielleicht kann man ja auch einfach mal so als Information für die ausländischen Teilnehmer sagen, dass sich ja in Ostdeutschland slawische Formen erhalten haben. Die slawische Sprache lebt weiter, es gibt die Sorben, die sich also aus dieser Zeit überlebt haben und dort heute ihre eigene Sprache haben und ihre eigene Kultur, das geht so ein bisschen in Folklorismus, aber es gibt durchaus also auch eigenständige Literaturformen, würde ich sagen. Also sie haben also in Jahrtausenden überlebt inmitten dieser deutschen Bevölkerung, sodass man also auch von daher zwar noch keine Rückschlüsse ziehen kann, aber es gibt Überreste, gerade aus diesem Gebiet. Da würde man vielleicht dazu stellen. Vielleicht eine Ergänzung dazu. Diese Frage verfolgt war ja nach den Quellen. Ja. Dann haben wir neben den archäologischen Quellen schriftliche Quellen. Wir haben schriftliche Quellen zuerst von der Helmut von Gosau, der davon berichtet. Dann haben wir unten, die sich auf das Bistum Tamin beziehen, auf das Thomasche Bistum, das ja bis zum Fürstentum Lügen hinübergeht. Und da sind gerade aus dem 12. Jahrhundert und 13. Jahrhundert verschiedene Urkunden, fanden vieles aufgezeichnet und vor allem polnische Chroniken, die diesen slawischen Raum betreffen. Und aus denen können wir diese Formen von Abhängigkeit erkennen, ich habe diesen Blick die Gutherrschaft gebracht, also diese slawische Form der Abhängigkeit, die ist hier klar erkennbar, sozusagen in verschiedenen Nuancen. Also es ist durchaus schriftliche Quellen, die wir hier zur Ergänzung der archäologischen Untersuchungen haben wir die alte DDR-Forschung ausgezeichnet gemacht hat, da in der Burgenforschung. Ja, ich meine eigentlich den Übergang von der Großfamilie zu Abhängigkeit. Ich glaube, das ist wir brauchen Hypothesen. Absolute Hypothese ist was anderes als eine Feststellung. Ich wollte eigentlich sagen, das ist eine Hypothese, glaube ich. Diese These bezieht sich natürlich auf den südslawischen Raum, in dem der Satsuga, der Großfamilie, im Übergang zum Kleinfamilien. Das hat, soweit ich weiß, nichts mit den Verhältnissen im ostslawischen, in der Raum dieser slawischen Gruppen. An Ende und Ober aus Kruger bezieht sich auf den Balkan. Und vielleicht noch eine Sache. Ich habe in meinem Vortrag bin ich ja auf dieses Abgabensystem eingegangen, nicht was an den Deutschen von der alten geistlichen Welt entstand ist, dann durchaus vernehmen konnten. Also sie kamen jetzt dann vor allem nach Meißen, das ist ja das früheste Gebiet, das dann auch seit dem 10. Jahrhundert Deutsch blieb. Und da gibt es also auch durchaus Ortsnamenforschung, die also eine Kontinuität, also eine Namensforschung, also eine Namensform zeigen. Und einfach man muss sich das auch einfach so vorstellen, dass sie kamen ja nicht irgendwo und haben dann plötzlich eine Route angehoben, sondern sie mussten ja irgendwie schon auf sich vorgebildete Strukturen stützen können. Die sind ja nicht mit einfach dann übertragen worden, nicht? Sondern es müsste ja schon die Subpanen, die sind also durchaus nachweisbar, also diese Oberschichten, wo sie ja später als Schöpfen gearbeitet haben, nicht? Also, das ist ja dann nicht plötzlich entstanden, sondern das ist ja irgendwie hat sich ja erhalten und ist dann weiter zum Deutschen verwandt. Auch der Sachsenspiegel wird ja in diesem Raum von einer neben den deutschen Siedlungen stehenden slawischen Verfassung, die nach slawischen Rechten ausdrückt. Also auch diesen Raum, wenn er selber bei der Sächse das Recht wiedergibt, auch wenig Aussagen darüber gibt. Aber das ist etwas, was daneben existiert. Ja, das ist kein Deutscher. Ich will etwas ganz Ketzerisches sagen. Mir scheint es zweifelhaft, ob man für das Verhältnis zwischen Herren und neu angeworbenen Siedlern Auswirkungen, in denen die Grundherrschaft schon sehr viel von ihrer früher bindenden Kraft verloren hat, ob man dieses Verhältnis in den Neusiedlungsgebieten überhaupt noch Grundherrschaft nennen kann. Ich würde hier auf den Begriff verzichten, denn dieses Vertragsrecht der ländlichen Siedler hat mit anderen Formen, die wir im ländlichen Raum kennen, relativ wenig gemein, aber sehr viel mit dem Siedlungsrecht der städtischen Siedler, die zwar nicht einen gemeinsamen Begriff Jus Teutonicum haben, aber vom Jus von Magdeburg, Lübecker, Torner, Kulmer und so weiter Recht sprechen, ohne das also auch jeweils genau zu definieren und gehen von einem bestimmten Kanon aus. Und diese Siedler in den ländlichen Gebieten haben Freizügigkeit, persönliche Freiheit, einen Zins, den sie leisten für den Nutzen des Bodens, kommunale Rechte, also protokommunale Rechte in dem gemeinsamen Gerichtsverband mit dem Weiß Schütthausen unterstützt. Alles Elemente, die wir genauso, also mit dem Hauszins in den Städten finden. Also ich sehe die Parallele zu den städtischen Freiheitsrechten und den ländlichen Rechten als sehr groß angelegt für diese Verhältnisse, die wir auf Grundherrschaften vermeiden, dass sich die Verhältnisse wieder geändert haben und in der Folgezeit die Herrschaft stärker an Gewicht geworden hat, folgen darf, bis hin dann zu der Ausbildung der Kriegswirtschaft mit einer extremen Ausbauung von Herrschaft im 15. 16. Das ist eine andere Entwicklung. Die Frage ist, Zeitfrage, die ich habe, die Sie auch nicht wahrscheinlich nicht beantworten können, aber die man stellen muss, wie repräsentativ sind diese überschaubare Zahl von Siedlungsverträgen, die wir haben. Könnten wir wirklich davon ausgehen, dass solche Verträge für die Masse der in das Land gekommenen, aus dem Westen gekommenen Bevölkerung gehen? Da habe ich auch meine Zweifel. Der Euphorie, so schöne Texte zu haben, also zu schnell verallgemeinert und das, was man so für die Fleming an dieser Eigentumskunde festzumachen ist, und dann auch noch an der Stelle auf den Flurnamen kann es nur zerfassen, dass wir hatten, das ist einfach ein bisschen zu schnell verallgemeinert. Ja, mit dem Vertragsrecht und Grundherrschaft. Weil da sind wir natürlich an der Wurzel des Grundherrschaftsbegriffes. Und ich weiß nicht, ich würde eher vielleicht doch, ist sich ein ganz neuer Begriff vielleicht irgendwann mal einprägt, an Unterschaft festhalten. Es ist ja durchaus auch, es wird ja eine Abhängigkeit begründet in diesem Vertrag. Es ist ja nicht nur ein Vertrag, also ein Kaufvertrag und ein einfacher Austausch, sondern es werden auch, wenn die Abhängigkeit wenig beschrieben wird, aber es wird erstmal eine Abhängigkeit begründet, indem dann vorhin wird das gegen, also Abgaben gefordert werden. Und dieser Landesherrschaft. Bitte? Ich würde sie gleich mit Landesherrschaft. Landesherrschaft verbindet sich für mich immer so mehr mit dem politischen. Das ist für mich eher ein politischer Begriff. Der Landesherr war Grundherr, aber er musste nicht automatisch als Landesherr auch Grundherr sein. Er konnte es später als die Rechte vergeben. Also diese Rechte möchte ich doch vielleicht doch etwas mehr tun. Weil Grundherr und Landesherrschaft ist da also durchaus nicht gleichzusetzen. Wie gesagt, aber man kann ja auch durchaus über neue Modelle nachdenken und warum auch nicht gerade hier in diesem Gebiet, wo wir es wirklich, also die Schlesinger sagt, in einer Reihenform, also hier bringt es sich am einfachsten, am klarsten aus, was auch immer er damit gemeint hat, aber es war eine, in vielen Gebieten eine Neugründung, die nicht belastet war, oder sagen wir mal wenig belastet, weniger belastet war als im Altsiedelland, wo es sich aus dem Vorhofsystem und so weiter entwickelt hat und auch entsprechende Strukturen da waren. Das gab es ja wenig. Ja. Man muss hier vielleicht ja doch zunächst definieren, was die Willigherrschaft verstehen. Und Professor Violante hat es zu Recht gesagt, wenn die Gerichtsbarkeit eine öffentlich abgeleitete war, und wenn andererseits, wie Sie gesagt haben, keine Herrschaft über die Personen bestand, sondern nur ein Verhältnis von Rückgaben von Land und Abgaben, die Gerichtsbarkeit aber sich vom Landesherrn abhalten als Abgerichtsbahn, ist dann die Herrschaft auf Grund und Boden begründet? Kann man also dann von Grundherrschaft reden oder ist es nicht eine Form von Landleihe, die eben in den damaligen Wirtschaftsverhältnissen ausgestaltet wird. Und der Verleiher des Grundes bekommt außerdem öffentliche Rechte, oder bekommt es auch nicht, über die Gerichtsbarkeit von der Zentralgewalt, sodass dann doch in Bezug auf die den Ursprung dieser Herrschaftsrecht, wenn wir das als politische oder Gerichtsbarkeit ansehen, und in Bezug auf die Freiheit der Personen andere Verhältnisse als im Altsiedelland gegeben. Und bei den Stadtgründungen würden wir ja nie von Grundherrschaft sprechen, obwohl es einen Stadtherrn gibt. Ich glaube, die Frage ist damit sehr grundsätzlich stellt nicht an Sie, sondern an die Forschungstradition, das selbe Problem stellt sich ja für die Zisterzienserklöster in Westdeutschland auf. Ich würde also auch sehr vorsichtig sein. Zisterzienserklöster im 12. und 13. Jahrhundert in Westdeutschland auch als Grundherrschaft zu bezeichnen. Klöster von Stendbach, wie im Haus oder Waldenweg, sind in der Tat keine Grundherrschaft, sondern es sind Klöster mit Grundbesitzungen. Dass sich das im Spätmittelalter wieder zur Grundherrschaft entwickelt, das ist wieder eine andere Sache. Das kann man schön verfolgen bei diesen Klöstern. Und ähnlich ist es auch im ostdeutschen Raum zu sehen, unterschiedlich natürlich nach einzelnen Zisterzienserklöstern, wo wir auch diese Entwicklung zur Grundherrschaft erst im Laufe der Zeit haben. Wie weit wir die ganze Klosterreform werden mit Herrschaftsrechten. Aber an sich, innerhalb der Besitz von Grund und Boden noch nicht die Grundherrschaft. Da muss man also im 12. und 13. Jahrhundert scharf trennen zwischen mit dem Grundbesitz im engeren Sinne und den Herrschaftsrechten, die dazugehören können. Ja. Das ist das Problem da in dieser Zeit. Das sind die neuen Formen überhaupt der Organisation im ländlichen Raum. Ja. Ich glaube, dass hier auch der Begriff Herrschaft sehr unklar ist. Wir mischen, man muss gleich darauf hinweisen, dass das, was Otto Brunner unter Herrschaft nicht versteht und auch nicht Gleichung und Wellen entwickelt hat. Und das, was etwa Max Weber in der politischen Theorie und der Herrschaft versteht, was eine Frage der politischen Organisation ist, etwas ganz Verschiedenes ist. Und wir in der Diskussion über das Mittelalter verwischen im Grunde die beiden Herrschaftsbegriffe, wer von dem Wortsinn von Herr, im Mittelalter entwickelte Brunnersche Begriff und der Begriff aus einer politischen Theorie, wie Max Weber entwickelt hat, wie er uns eigentlich immer noch im Hinterkopf ist, aber wir müssen sehen, dieser Max Weber'sche Herrschaftsbegriff ist ein Begriff der öffentlichen Organisation, der Organisation von öffentlicher Gewalt, die überall, wo höhere Formen von Staatlichkeit entwickelt werden, fanden. Das ist also un equivoco di fondo sta nell'uso promiscuo che noi facciamo del termine Herrschaft riferito al Medioevo, utilizzando le sue accezioni su diverse territori, tanto Gunnar e Max Weber, e sovrapponendo queste due usi linguistici del termine Herrschaft, si creano delle confusioni, delle non chiarezze rispetto al problema poi storico istituzionale, ad esempio della contesta, direi essere attenti, consapevoli nell'usare il termine Herrschaft, che ha implicazioni molto più forti, io credo, del termine signorio italiano, perché quando noi in italiano parliamo di queste cose possiamo differenziare tra signoria e potere, mentre in antico tedesco purtroppo il termine Herrschaft finisce col assorbire entrambi questi significati. Ma signoria, e quando si discute di signoria, è perché si vuole stabilire chi ha il potere. Il problema è quale potere e da chi deriva. E a questo punto. Perché il problema è, poi io volevo evitarlo, l'ho evitato nell'introduzione, di stabilire che cos'è pubblico. È quello. Io credo che noi siamo stati abituati dalla tradizione giuridica a credere, ho creduto anch'io, che nell'atto di greco c'è poca distinzione, oppure indistinzione tra pubblico e privato. Adesso io ho il sospetto che una distinzione ci fosse. E che noi pensiamo che non ci fosse soltanto perché la distinzione è diversa dalla distinzione. E una delle soluzioni possibili sarebbe di concludere che pubblico è ciò che derivava attraverso ufficiali del re, derivava da re. E ciò che per altre vie deriva anche dal re non è pubblico. E il dire che non dobbiamo adoperare le due accezioni moderne che fanno capo a Weber, specialmente a Weber e a Brunner, le due accezioni di Herrschaft, significa evitare il potere, evitare il problema. Perché il problema si ripresenta sempre, quella Herrschaft non era quella di Weber, non era quella di Brunner, ma cos'era. E per sapere cosa era, bisogna vedere di chi era e da chi derivava, e quali diritti, quali cibi, quali stende, quali cose riguardava. Se uno per una foto di carattere economico, un rapporto di lavoro, oppure diritti appartenenti a degli stati sociali giuridicamente definiti, oppure a delle strade e delle classi sociali socialmente definite, di quelle tratti che definiscono la classe sociale, cioè la ricchezza, il prestigio, noi invitiamo soltanto il discorso facendo mozioni d'ordine. No, queste sono grunfrage che rimarranno credo con me che Ecco, credo che è meglio sospendere 10 minuti.